Wir wollen in unserem nächsten Lied auch spielen, dass wir Tauben sind und aus unserem Taubenhaus hinausfliegen. Und wenn es dann Abend wird, fliegen die Tauben alle wieder zurück in das Haus und schlafen dort. Guru, Guru, Guru, wir öffnen jetzt das Taubenhaus. Die Täubchen, sie fliegen froh hinaus. Sie fliegen übers weite Feld, wo's unseren Täubchen wohl gefällt, und kehren sie heim zur guten Ruh. So schließen wir wieder das Taubenhaus zu. Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru. Wollt ihr gleich noch einmal losfliegen? Wir öffnen jetzt das Taubenhaus. Die Täubchen, sie fliegen froh hinaus. Sie fliegen übers weite Feld, wo's unseren Täubchen wohl gefällt. Und kehren sie heim zur guten Ruh. So schließen wir wieder das Taubenhaus zu. Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru. Wir öffnen jetzt das Taubenhaus. Die Täubchen, sie fliegen froh hinaus. Sie fliegen übers weite Feld, wo's unserem Täubchen wohl gefällt. Und kehren sie heim zur guten Ruh. So schließen wir wieder das Taubenhaus zu. Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru. Nun sind die Tauben alle wieder in ihrem Häuschen und können schlafen.